三、四、五、六、七、八、九、十。 Bienvenidos al Teatro de la Crueldad. Quel est le héros de cette histoire? L'inconscient, ça parle. Ich habe des Volkes abgelehnt, niemals vor dieses Volk hinzutreten und billige Versprechungen zu geben. In nun selbst allein liegt die Zukunft des deutschen Volkes. Wenn wir selbst dieses deutsche Volk entvorführen zur eigenen Arbeit, zur eigenen Fleiß, eigenen Trotzzeit, eigenen Trotz, eigene Beharrlichkeit, dann werden wir wieder entvorsein, genau wie die Täter einst auch Deutschland nicht des Selbstes hilft, sondern selbst ist. Écoute la vie. Je ne peux pas te toucher. C'est atroce. Tu es là devant moi. Et pas moyen. Pas moyen. Alka-Seltzer, plop, plop, fizz, fizz. Oh, what a relief it is. He's Ronald McDonald, the hamburger happy clown. A McDonald's drive-in restaurant is his favorite place in town. Snap, crackle, pop, Rice Krispies. Pepsi belongs to your generation. Why else would Pepsi try so hard to be where you are? Everywhere. Oh, pardon me. I'm looking for the Magic Kingdom. Do you know the way?